Der Wind schlägt um, beißt dir ins Gesicht. Was kommt, fragst du? Salz auf deinen Lippen, während der Horizont verschwimmt. Doch die Antwort verbirgt sich im geheimnisvollen Flimmern der Zeit.